Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Wrestling-Quartett, dem Podcast von und mit euch hier bei wrestling-infos.de. Ein Moderator, zwei WE-Teammitglieder und du. Ich bin der Rodek und möchte euch kurz dieses neue Format vorstellen. Wie einige von euch vielleicht wissen, haben wir seit knapp 2 Jahren auch eine eigene WhatsApp-Community. In dieser Community haben wir vor circa 2 Wochen eine Umfrage erstellt, die da lautete, über welches der folgenden Themen würdet ihr am liebsten diskutieren. Wir haben euch 3 verschiedene Themen zur Auswahl gestellt und nachdem ihr euch dann mehrheitlich für ein Thema entschieden habt, wurde euch die Möglichkeit gegeben, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht über eben dieses Thema zu schicken. Viele von euch haben sich darauf eingelassen und fleißig Sprachnachrichten geschickt. Und da sind wir nun im ersten interaktiven Podcast von wrestling-infos.de. Das Thema lautet, die Entwicklung von AEW, grandios oder besorgniserregend? Wie eben erwähnt, stelle ich nun das erste Teammitglied vor, den El Brando, unseren Benny. Hallo, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Und wenn es um Wrestling geht, ist er sicherlich einer der klügsten Köpfe, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Deshalb haben wir uns nicht nehmen lassen und keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn heute mit dabei haben zu können. Hier ist er, das Wrestlinginfos.de Urgestein, the one and only, JME der Jens, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Gut, dass das nicht dick aufgetragen war, aber Dankeschön. Immer wieder gerne. So, wollen wir direkt losstarten? Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur allerersten Sprachnachricht. Und diese ist von Daniel B. Ja, hi, Rodek. Also meine Einschätzung dazu ist, dass AEWs Entwicklung sich ziemlich krass verschlechtert hat. Man sieht es tatsächlich auch an den Zuschauerzahlen, aber auch am Produkt an für sich. Klar, es gibt immer noch Hammer-Matches, Hammer-Traumpaarungen, aber es werden leider viel zu viele Wrestler aus anderen Ligen geholt, die am Ende komplett unter ihren Erwartungen bleiben. Wie gesagt, Okada, mittlerweile nur noch ein Mid-Kader, früher halt ein absoluter Topstar, Jay White. Also man holt sich viel zu viele Leute, macht aber viel zu wenig daraus. Es werden immer nur ein und dieselben gepusht und auf langfristige Sicht wird das wohl oder übel gewaltig nach hinten losgehen. Okay, das war die erste Sprachnachricht. Wie man hören konnte, sieht er das Ganze eher besorgniserregend. Des Weiteren kritisiert er, wie beispielsweise ein Okada oder ein Jay White eingesetzt werden. Wie seht ihr das Ganze? Ich würde sagen, wir fangen erst mit Benny an und wechseln dann von Frage zu Frage. Benny, bitteschön. Gerne. Und zwar, ich finde nicht. Ich finde die Entwicklung dahingehend, dass man internationale Stars verpflichtet, sehe ich nicht so problematisch an. Ich finde, ein Okada ist im Moment da, wo er im Moment bei dieser Promotion hingehört, nämlich in der Midcard, genauso wie ein Will Ospreay im Moment eigentlich in der Midcard ist und keinen World Title holt. Beides sind für mich aber keine Midcarder, sondern eher Uppercarder. Wenn du möchtest, kann ich erklären, was ein Abakader ist, Rodek, aber ich denke, die meisten wissen, was das ist. Dass man so viele Leute verpflichtet, ja, dass der ein oder andere hinten runterfällt, ist klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass AEW für die Zukunft alleine von den Namen der Stars sehr gut aufgestellt ist und man kann auch sagen, dass Tony Khan dafür sorgt, dass wir jede Menge Dream-Matches sehen werden. Ja, an der Stelle, Jens, wie siehst du das Ganze denn? Ja, ich glaube, allem steckt so ein bisschen Wahrheit und da könnte man über solche Themen stundenlang reden. Ich meine, natürlich findet man da schon ein Stückchen Wahrheit drin. Aber man kann das auch alles relativieren. Also wie El Brando gerade gesagt hat, ist es nun mal so, ich sehe die jetzt nicht als, also Jay White und Okada finde ich da jetzt nicht unbedingt die besten Beispiele. Ganz einfach, weil man halt einfach sehen muss, dass nicht alle irgendwie gleichzeitig den World Title halten und im Main Event rumspringen können. Und das muss auch nicht der Fall sein. Wichtig ist, wie gut sie eingesetzt werden. Und da sehe ich bei Okada eigentlich speziell jetzt nicht unbedingt das Problem, zumal ich durchaus auch das Gefühl habe, dass er selbst da sehr viel Spaß an dieser Rolle hat. Ich meine, der ist trotzdem regelmäßig zu sehen, trotzdem noch, wenn steht er regelmäßig in Singles-Matches, die durchaus auch gut promotet werden. Natürlich steckt er jetzt nicht in großen Storylines und hat nicht die Rolle, die er bei New Japan hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht auch nicht unbedingt wollte und dass er dann auch mal eine andere Seite zeigen sollte. Also bei Okada weiß ich das nicht. Bei Jay Wyatt würde ich da schon mitgehen. Wirkt halt immer ein bisschen, dass man diese großen Stars, die man verpflichtet, dann in irgendein Stable steckt. Das ist ja auch bei Malakai Black der Fall irgendwie. War bei Miro irgendwie der Fall und bei Andrade irgendwie der Fall, wenn man gerade nichts mit denen anzufangen weiß und dann stehen die dann halt oft in irgendwelchen Trios-Matches und das wirkt ein bisschen langweilig und so und nicht unbedingt zu groß. Aber ja, man muss halt mit diesen Leuten, wenn man ein großes Roster hat, mit vielen potenziellen Stars, dann muss man da halt auch ein bisschen rotieren. Aber man muss das halt alles auf Sicht sehen. Also ich glaube, Okada muss man einfach sehen, der ist jetzt aufgrund der vielen Jahre, die er da New Japan an der Spitze stand, das ist auch Raubbau am Körper. Das heißt, dass der mal irgendwann ruhiger treten muss, ist relativ klar. Also den sollte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass der nochmal World Champion wird, obwohl ich es ja nicht ausschließe. Aber bei Jay White sehe ich da immer noch gute Chancen. Es war halt einfach noch nicht seine Zeit. Und gute Programme hatte er in der Zwischenzeit trotzdem. Und ich fand auch das durchaus unterhaltsam. Zusammen mit den Guns, das Stable. Gucken wir mal, wie es wird, wenn er wieder zurück ist. Andere Leute, naja, Malakai Black und Miro Andrade, ja, kann man schon sagen, dass die jetzt nicht so unbedingt immer so gut eingesetzt wurden. Auch vielleicht so Leute wie Ethan Page, aus solchen Leuten hättest du mehr machen können. Aber so ist das halt, wenn du ein tiefes Roster hast. Und dann kommen halt viele kleine Dinge zum Tragen. Also wenn man das so hört, was bei Miro, Ricky Starks, von Malakai Black gab es das auch schon öfters, dass es immer so ein bisschen Probleme auch gibt, ne, mit dem Booken und mit den Matches verlieren. Es ist halt einfach so, wenn du dich hinstellst und Storylines ablehnst oder auch mal ablehnst zu verlieren, musst du davon ausgehen, dass du nicht mehr stark gepusht wirst. Und dann fällst du halt auch hinten runter. Ne? Da sind Leute wie Jay White und Okada dann durchaus nochmal in einer ganz anderen Position, weil die verschwinden nicht über Monate lang normalerweise aus den Shows. Ich meine, Jay White ist jetzt verletzt, das ist aber ein bisschen was anderes, als wenn du einfach nicht eingesetzt wirst. Und dann ist halt die Frage, gibt es wirklich sowas wie viel zu viel Talent? Ja, man kann sagen, es führt zu Unzufriedenheit, wenn du zu viele Talente hast, und die nicht alle einsetzen kannst. Wenn es denn zu Unzufriedenheit führt, dann kann es zum Problem werden, wie ihr das dann handelst, ob ihr die Leute gehen lässt. Ne, zum Beispiel, das ist ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ansonsten gibt es halt sowas wie zu viel Talent gibt es halt nicht. Und solange wie du die Leute selbst zufriedenstellst und nicht jeder muss dann unbedingt immer im Main Event stehen, sobald die ihre Entfaltung haben und das machen, mit was sie zufrieden sind, das ist halt eine individuelle Sache, die von Person zu Person anders sein kann, muss das in keiner Art und Weise irgendwie was Schlechtes sein. Also ja, dann hast du halt auch eine gut besetzte Undercard und Midcard und kannst halt auch durchaus rausrotieren. Dann kann halt mal ein Jon Moxley und Brian Danielson eben halt mal ein paar Wochen durchaus sich eine Pause nehmen. Und das ist grundsätzlich nicht Schlechtes. Dann hast du dann halt immer die Fansicht. Und aus Fansicht hast du immer von fast jedem bekannten Namen immer die Fans, die sagen, ja, der wird schlecht eingesetzt, der wird nicht genug gepusht. Das ist aber eine ganz andere Sicht. Ne? Das ist eine andere Sicht als die der Wrestler und die der Booker. Weil es nun mal so ist, du kannst halt nicht jedem den Titel geben. Und was ist denn die Konsequenz daraus? Dass du nur 20 Leute im Roster hast und dort eine klare Struktur hast und dann wirklich irgendwelche Graupen in der Undercard hast, damit die Leute sagen können, ja, der ist so schlecht, der steht zurecht dort. Ich meine, ist das das, was wir wollen? Also, das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Wenn du nicht willst, dass du ein tiefes Roster hast, mit vielen Leuten hast, musst du halt erkennen, einige Leute werden nicht zu World Champions. Und da gibt es auch bei AEW genug Leute, wo du sagen kannst, ein Malakai Black und ein Miro zum Beispiel oder ein Andrade, das sind sehr gute Wrestler. Die kannst du bei anderen Promotions, kannst du die zu World Champions machen. Es gibt aber keine Bedingung, dass wenn du so ein großes Roster hast, dass du die zu World Champions machen musst. Das hat keiner von denen gezeigt, dass das ein Muss ist. Es ist ein Kann, wenn du im Grunde ein Roster hast, ja, wo es das hergibt. Das ist ein gutes Beispiel mit Ethan Page. Kannst du mir erzählen, was du willst? Weder bei TNA, noch bei AEW, noch bei Raw oder SmackDown musst du den zum World Champion machen. Du kannst den bei NXT zum Champion machen, wenn du das möchtest. In Muss ist das nicht. Und wenn du ihn zum World Champion machst, muss das kein Fehler sein. Das kann eine gute Sache sein. Aber macht es jetzt irgendwie einen Unterschied in den Zahlen? Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen würde, wenn du Jay White jetzt den World Title gegeben hättest. Das hätte was bringen können, hätte einen Unterschied machen können. Ja, vielleicht aber auch nicht. Und wenn es nicht den großen Unterschied macht und mittlerweile ziehen nicht mehr unbedingt nur die Namen, sondern vor allen Dingen die Marke an sich, ne, dann macht das keinen Unterschied. Dann geht es nur noch darum, wie zufrieden sind die Wrestler, ne, und was liefern die im Grunde in den Shows ab. Und das kann essentiell was anderes sein, als das, was die Fans da sehen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Daniel auch damit meint, rückblickend, wenn man überlegt, dass Jay White und Okada ja auch beide Wrestle Kingdom geheadlined haben und dann jetzt schaut, wo sie eben sind. Wobei ich dazu sagen möchte, ein Okada mit dem Continental Title ist es, glaube ich, ich verwechsel das gerne schon mal, ist auch eine gute Person, um dem Titel mal eine gewisse Relevanz zu geben, weil es sind halt auch so viele Gürtel da, wo man sich auch gerne drüber beschwert, TNT-Title, Continental-Title, wie heißt der andere jetzt nochmal, habe ich schon wieder vergessen. Na, ist ja International. Egal. Genau, International. Aber was mir bei AEW eben auffällt, ist, dass du zum Beispiel einen Okada, den kannst du sofort ins Main-Titel-Match stecken und das wäre nicht fragwürdig. Okay, liebe Leute, dann kommen wir doch einfach mal zur nächsten Sprachnachricht und die ist von Jace. Jo, moin. Also ich bin ja kein riesen AEW-Fan, aber ich dachte mir vielleicht, zeige ich trotzdem kurz was dazu. Ich finde tatsächlich, das Schöne an AEW ist, du kannst als Wrestler oder als Performer dort ankommen und du hast einen bestimmten Wrestling-Style oder auch bestimmte Gimmick-Matches, die du einfach gerne durchführen möchtest. Und AEW ist, was das angeht, halt wirklich viel offener als die WWE. Schau dir die ganzen Hardcore-Matches an, die würden bei der WWE niemals funktionieren. Und das ist eigentlich erfreulich. Was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass sie halt irgendwie sich nie so genau festlegen können, was sie jetzt eigentlich wollen und es dadurch halt so Riesenunterschiede gibt zwischen, okay, es gibt jetzt ein Post-Match-Beatdown und Swerve und Hangman kloppen sich irgendwo. Naja, das sind so meine kurzen Sachen dazu und irgendwie es ging halt absolut abwärts, nachdem Cody weggegangen ist, meiner Meinung nach. Okay, er beschreibt hier, dass AEW offener ist, was die Durchführung von härter geführten Matches etc. angeht. Auf der anderen Seite hat er das Gefühl, dass es mit AEW abwärts ging oder geht, seitdem Cody weg ist. Wie seht ihr das Ganze? Jens, bitteschön. Cody ist ein Baustein, aber auch das hat viel mehr Faktoren. Ne? Also ein Faktor ist auf jeden Fall diese ganze Sache mit CM Punk. Brauchen wir nicht drüber reden. Den hätte man nach dem ersten Vorfall direkt entlassen sollen oder nie wieder zurückbringen sollen. Das hatte dem Ganzen geschadet, weil es auch eben halt zu einer gewissen Stimmung und zu einer gewissen Sichtweise führte, ne, die auch durchaus durch die sozialen Medien und auch viele, naja, ich nenne sie mal Trolls, dort befördert worden. Ne. Es gibt nicht umsonst unglaublich viele Accounts, die sich nur damit beschäftigen, was bei AEW schiefläuft. Gibst du denen Feuer, ne, dann erstellst du so ein Bild und wir brauchen auch nicht drüber reden, die Wrestling-Community heutzutage zu sagen, es gibt noch irgendeine IWC, eine Internet-Wrestling-Community, das ist halt Bullshit. Die ganze Welt ist heutzutage im Internet. Ja. Das gibt halt einen gewissen Blick auf die Company. Du hast die Tatsache, dass WWE dann durchaus durch den Abgang von Vince McMahon vor allen Dingen wieder heiß geworden ist. Das bedeutet, wenn du zwar, es gibt einfach in dem Sinne ist es immer so, es gibt immer eine Nummer 1. Und wenn die Nummer 1 schwächelt, ist das gut für die Nummer 2. Und wenn die Nummer 1 gut läuft, ist das schlecht für alle anderen. Ne, das ist nicht diese Rede davon, dass wenn's WWE gut geht, geht's auch allen anderen gut. Das ist nicht der Fall. Wenn's WWE gut geht, geben die Leute dafür Geld aus und nicht für andere Promotions. Das ist einfach ein Fakt. Ne, weil es nicht nur AEW schwächelt. Auch bei New Japan ist das nicht mehr das gleiche wie 2019. Das hat zwar viel auch mit der Pandemie zu tun, zugegebenermaßen. Und auch viel mit AEW. Ne, aber du merkst, andere Promotions schwächeln einfach. Von TNA braucht man nicht anfangen. Dann natürlich der Abgang von Cody irgendwie, aber eher, weil Cody etwas für WWE gebracht hat. Nicht, weil Codys Abgang AEW irgendwas wirklich genommen hat. Ja? Cody hat sich teils auch selbst verschuldet bei AEW in der Ecke gebuckt. Das, was er jetzt bei WWE zeigt, hat bei AEW nicht mehr funktioniert. Ne? Hat einen Tapetenwechsel gesucht und das hat sich voll ausgezahlt, nicht nur für ihn, sondern auch für WWE. Natürlich, wie gesagt, ist er ein großer Teil davon, warum auch WWE jetzt auf so einer Erfolgswelle schwebt. Aber er ist nicht der Grund an sich, warum es AEW jetzt schlechter geht. Ne? Also außer man sagt jetzt, weil es WWE deutlich im Aufschwung ist oder deutlich auf einer Erfolgswelle schwebt, geht es zwangsläufig auch AEW schlechter. Das kann man definitiv so sagen. Aber der Abgang an sich, ne, also wenn er jetzt irgendwo anders hingegangen wäre, wäre jetzt für AEW jetzt nicht der Dealbreaker gewesen, weil er einfach, was die Zahlen angeht, da nicht den großen Unterschied gemacht hat. Ne? Und dass es dann für AEW ein bisschen bergab ging, das war auch deutlich, nachdem Cody weg war. Ist also, wenn man so möchte, ein Baustein und irgendwie hat es irgendwie was damit zu tun. Aber das ist jetzt, war jetzt irgendwie nicht der, also nicht der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, denke ich. Alles klar. Benny, wie siehst du das Ganze? Ich sag mal so, die AEW ist jetzt 5 Jahre alt und es geht halt nicht einfach nur bergauf. Das funktioniert nicht. Da muss auch mal ein bisschen runtergehen. Ich persönlich finde den Abgang von Cody nicht schlimm für die AEW, weil Cody sich in eine Ecke gebuckt hat, wo er eigentlich noch Mid-Card-Titel und irgendwie sowas machen kann. Ich glaube, er durfte auch keine Chance mehr auf den World Title, kann das sein? Das war die genau. Also das ist halt immer so ein bisschen. Er selbst hat sich, ich glaube gegen MJF war es, er selbst hat sich in ein Match gebucht, wo er gesagt hat, wenn er dieses Match verliert, dann möchte er, bekommt er nie wieder eine Chance auf dem World Title. Das Match sollte er verlieren, das hat er verloren. Dementsprechend, er hat auch gesagt, er möchte da nie wieder, möchte diese Stipulation nicht brechen, das soll nie passieren. Das heißt, er hat sich in diese Ecke gebuckt, ne? Und tatsächlich in Interviews hieß es dann irgendwie, wo er bei WWE war, hat er auch als Grund angeführt, ja, es gab bei AEW jetzt halt auch nichts mehr zu gewinnen für ihn und so weiter. Also man hat rausgehört, er wollte halt gerne auch World Champion sein. Ja, wie soll das gehen, wenn du dich vorher selbst in diese Ecke gebuckt hast? Also, na, dann noch dieses Engel mit Anthony Ogogo damals, Amerika gegen den bösen Briten, das hat er also fast zum Überlaufen gebracht und seitdem wurde er ausgebuht. Also er hat sich tatsächlich durch sein eigenes Booking dort rein manövriert. Naja, ich finde auch, dass Cody Rhodes als Face nicht mehr groß Reaktion gezogen hat bei der AEW. Und das, was im Moment bei der WWE mit ihm passiert, ich weiß nicht, ob nur ich so sehe, aber Cody Rhodes ist für mich persönlich keiner, wo ich sage, für den kaufe ich mir eine Show wie damals ein Pay-per-View. Ja gut, das ist halt auch wieder so eine individuelle Sache. Du kannst nicht, man kann nicht verneinen, dass es viele Leute gibt, die das für ihn kaufen. Es gibt einen Punkt, wo man sagen könnte, der ist im Moment der größte Star, den WWE hat. Ja, und wenn man The mal auf Rock kann die man vielleicht noch hinzufügen. Verkaufszahlen schaut, was da so an Merch und sowas weggeht von ihm, da steht er ja unter den Top 5 überhaupt, ne? Ja, ich glaube, meistens ist er sogar Top 1. Also wie gesagt, das kann man nicht wegdiskutieren, dass er im Grunde, wie gesagt, man kann auch diskutieren, ob dann Roman Reigns vielleicht ein größerer Star ist. Anhand der Merchandise-Verkäufe sieht man es im Moment nicht. Das kann aber auch daran liegen, dass Reigns eben halt nur halb da ist. Aber auf jeden Fall kann man sagen, was jetzt die Fulltime-Wrestler angeht, ist Cody Rhodes mit Abstand der größte Star, den WWE hat. Und wahrscheinlich der größte Star, den WWE seit der Hochzeit von John Cena hatte. Braucht man Ja, also. aber das Lustige ist, diesen Status hat er sich ja in den Indies und bei AEW gearbeitet. Das liegt ja nicht an der WWE. Nö, natürlich nicht. Also das ist halt auch Augenwischerei. Ohne den Run bei AEW, selbst wenn er nur vorher bei ROH und New Japan gewesen wäre, ohne den Run bei AEW ist Cody Rhodes nicht an dieser Position, wo er jetzt ist. Schon alleine, weil WWE nie dahin gepusht hätte. Ich Und das erinnere wäre an nicht der Grund. Stardust. Ja, richtig, wenn er als ehemaliger NWA World Heavyweight Champion zur WWE gegangen wäre, naja, gut, dann wäre sicherlich auch ein Pop da gewesen oder so. Aber dann geht das vielleicht eher so in die Richtung, weiß ich nicht, AJ Styles oder gibt ja noch andere Leute, die da hingekommen sind. Dann kommst du auch einen Push und landest auch irgendwie im Main Event, aber du wirst irgendwie, hast nicht die Chance zum Top Guy zu werden. Jeder, der behauptet, AEW hätte nichts damit zu tun, dass Cody Rhodes dort steht, wo er steht, er hat keine Ahnung, von was er da spricht. Das ist ein Fakt, dass das so ist. Ja? Naja, gut, aber die Aussage war ja die, dass er sagte, dass er das Gefühl hat, dass seit dem Abgang Cody's von AEW ist, mit AEW bergab geht. Also inwieweit hat das denn damit was zu tun? Also was ist denn passiert, nachdem Cody weggegangen ist? Weswegen könnte man das denn so denken? Na, ja, weil es halt sicherlich irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen von AEW, ging es dann ein bisschen, dass die Zahlen angeht, bergab danach, ne? Wobei das stellenweise halt auch eine natürliche Entwicklung ist, aufgrund der Umstände. Sowohl, es ist halt nun mal so, die Kabelanschlüsse sind drastisch gesunken in den letzten Jahren, aber das alleine ist natürlich nicht der Grund, warum die Ratings gesunken sind. Aber die Zuschauerzahlen in den Hallen, das hat was damit zu tun, dass du mit WWE einen Brand hast, der mindestens zweimal im Jahr in denselben Städten ist. Und oft genug in den kurzen Zeitraum vor und nach WWE. Und wenn im Grunde, es ist ja jetzt nicht so, dass es 20 Millionen Wrestling-Fans in den USA gäbe oder sowas, ne? Oder in jeder Stadt eine Million Wrestling-Fans ist, die das Geld zum Rausschmeißen haben. Das, ne? Wenn, weiß ich nicht, im April WWE mit Raw, SmackDown, Pay-Per-View oder irgendwas an der Hausshow in der Stadt ist und einen Monat später kommt AEW, die Leute gehen da nicht zweimal hintereinander hin. Ne? Dann möchte ich da mal ganz kurz zwischengrätschen und zur nächsten Sprachnachricht kommen, denn das wäre eine perfekte Überleitung. Diese ist von Patrick Ehr und er sagt Folgendes. Hi, danke erstmal für eure Mühen in den Chats und für die Umfragen, die ihr aufarbeitet. Was kann man denn ansprechen? Besorgniserregend oder positiv? Ich finde es besorgniserregend, dass die Zuschauerzahlen in den Hallen halt weiterhin stagnieren, dass sie sich irgendwie so eingependelt haben zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Vielleicht können wir mal analysieren, woran das liegt, weil das ist so eine Entwicklung, die ich nicht verstehen kann, wenn man überlegt, wie die angefangen haben, die ersten 2 Jahre, die Hallen waren immer voll, dass man da in die Richtung auch mal einschlägt, weil die Pay-Per-Views sind ja auch immer in aller Regel ausverkauft, ne? Deswegen, das ist schon komisch, dass die Weeklies halt sehr, sehr mager besetzt sind, was die Hallen betrifft, ne? Egal ob groß oder klein, dass man da mal drauf schaut, wieso, weshalb, warum, weil an den Ticketpreisen liegt es ja, so wie ich das gesehen habe, nicht. Und deswegen habe ich dich jetzt gerade eben weggegrätscht, denn Patrick findet, dass die Zuschauerzahlen in den Hallen ziemlich besorgniserregend sind und hätte diesbezüglich ganz gern eine Analyse, und du warst ja gerade schon in den Ausführungen drin, deswegen wäre ich einfach mal so frei und würde dir dann das Wort nochmal erteilen, obwohl ich es eigentlich abwechseln wollte, aber es passt schon so. Ja, wie ich schon gesagt habe, um das nochmal zu sagen, dieser Zusammenhang Cody und Rückgang bei AEW und das ist richtig, das hängt ja was damit zusammen, dass die Verpflichtung von Cody WWE sehr viel gebracht hat. Ja, also das heißt, mit der Verpflichtung von Cody ging es für WWE wieder deutlich bergauf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Codys Abgang alleine AEW wirklich geschadet hat an sich, sondern die Tatsache, dass WWE Cody verpflichtet hat und ihn gepusht hat und zum Topstar gemacht hat und dadurch auch zusammen mit der ganzen Bloodline, Roman Reigns Story und so weiter und The Rock Recur, ne, auf einen neuen Höhenflug kam. Ne? Umso besser WWE es geht, umso schlechter geht's AEW. Da besteht die Korrelation, ne? Da besteht der Zusammenhang. Ne? Umso mehr Leute Geld ausgeben für WWE, umso mehr weniger geben Leute Geld für AEW aus, weil es halt eine gewisse Überschneidung gibt. Ne? Und dann kommst du halt auch so ein Trott, wie gesagt, ne? Dann ist auch so die Sichtweise auf AEW und so weiter und so fort, ist eine andere. Das ist dann halt nicht mehr unbedingt so, dass das junge, coole, was alles anderes macht als WWE. Dann ist Vince McMahon weggegangen, so heißen die ganze Art und Weise, wie man bookt und was man präsentiert, ist anders, als das vorher war, so heißen WWE macht jetzt das nicht mehr so viel anders, als AEW das vorher gemacht war. Natürlich ein bisschen in gewissen Bereichen schon, in anderen nicht. Ne? Und dementsprechend hast du da halt einfach ein gewisses Gleichgewicht, was dann wieder, was vorher im Grunde sich ein bisschen angeglichen hat und AEW hat sich WWE angenähert, ist jetzt wieder zugunsten von WWE gekippt. Und das merkst du am Ende auch in den Zuschauerzahlen. Da besteht halt auch immer ein bisschen man guckt da drauf und dann vergleicht man das mit WWE. Das ist aber im Grunde falsch. Hier geht's einfach darum, dass WWE eine Company ist, die 10-mal so groß ist wie AEW. Ne? Und wenn du WWE jetzt mal aus diesem Spektrum rauslässt, ne, dann gibt's, ich glaube, heute ist Grand Slam, da sind um die 7.000 Zuschauer. 7.000 Zuschauer, das ist der All-Time-Rekord von TNA in über, wie viele Jahre sind es? 22 Jahren. TNA, die meistbesuchte Show, hatte 7.000 Zuschauer. Und wenn AEW heute eine Show veranstaltet im Grand Slam und da sind nur 7.000 Zuschauer, obwohl da 15.000 oder so reingehen, wird die Rede davon sein, wie schlecht es um AEW steht. Das wäre TNAs Zuschauerrekord. Naja, man muss ja halt auch... Ne? Man muss ja auch sagen, dass, und wenn es jetzt mal ein bisschen runtergeht von den Zahlen, ist ja egal. Wir wissen alle, dass auch eine BWE nicht jede Halle ausverkauft, beziehungsweise ihre Zahlen schön, damit man sagen kann, oh, haben die aber viele Tickets verkauft. Das haben wir, glaube ich, jedes Jahr zu WrestleMania und zum Royal Rumble und was weiß ich alles. Im Moment sind die schon im Lauf. Die hatten jetzt schon viele ausverkaufte Shows. Also ganz so ist das nicht mehr. Natürlich übertreiben die immer noch bei großen Shows, aber bei den normalen Pay-Per-Views hat das im Grunde schon abgenommen. Also wie gesagt, wir brauchen nicht drüber reden, dass WWE auf dem Höhenflug ist und dass es für AEW ein bisschen bergab geht. Aber da besteht ein direkter Zusammenhang, der nicht nur etwas mit Showqualität zu tun hat. Und am Ende des Tages, ja, klar, wenn es immer weniger Zuschauer wären und irgendwann halbe Jahre halb hell ist, wäre es zum Problem. Ne? Guckt's aber mal auf die andere Seite. TNA hat über 20 Jahre, na, mit Unterbrechung, in Orlando vor 500 Zuschauern aufgezeichnet, wo der Eintritt frei war und die haben trotzdem überlebt, weil am Ende des Tages und waren trotzdem die zweiterfolgreichste oder zweitbekannteste Promotion, der Welt. Am Ende des Tages kommt das Geld woanders her. Das kommt nicht unbedingt nur von den Tickets. Natürlich, wenn du viele Tickets verkaufst, dann hast du eine gute Einnahmequelle, aber Tickets sind im Großen und Ganzen nicht das Wichtige. Das Wichtige ist der TV-Deal und das Wichtige sind am Ende die Pay-Per-Views. Damit machst du Geld, damit macht auch WWE Geld. Das sind nur die Medienrechte. Wenn du gar keine Tickets mehr verkaufst, überlebst du das trotzdem. WWE würde das locker überleben, ohne irgendwelche Einsparungen vornehmen zu müssen. Und AEW würde das auch überleben. Das ist nicht das Schlimme. Solange wie du den TV-Deal hast, ist alles gut. Ne? Wenn du den nicht mehr kriegst, aus welchem Grund auch immer, ne, dann sieht es anders aus. Aber natürlich. Wenn die Spirale immer so weitergeht, dann ist das halt auch irgendwann mal ein Problem, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen, wo du aufzeichnest, etc. pp. Aber das ist, natürlich sollte man das nicht vernachlässigen und sollte auf die Gründe gucken, warum das so ist und versuchen, da entgegenzusteuern. Das braucht man über, ja, das braucht man nicht drüber reden, aber man muss alles ein bisschen in Relation setzen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Erfolgsfällen, die WWE hat und eben halt dieser Vergleich AEW, WWE. AEW ist bei Weitem nicht in der Lage und nicht in der In keiner Art und Weise kannst du innerhalb von 5 Jahren 50 Jahre aufholen und den Marktführer verdrängen. Ne? Das muss, also es gibt ja auch nichts Vergleichbares. Du kannst ja mal versuchen, irgendwie, weiß ich nicht, hast eine IT-Firma und bringst jetzt ein Telefon auf den Markt. Viel Glück, in 5 Jahren Apple zu verdrängen. Viel Glück dabei. Selbst wenn du ein ordentliches Budget hast. Das wird nicht funktionieren. Ganz einfach, weil Apple den Namen hat, den du nicht hast. Selbst wenn du das beste Produkt auf den Markt bringst, ohne zu sagen, AEW hat im Moment das beste Produkt. Aber selbst wenn es so wäre, wirst du nicht den Marktführer angreifen. Es war eher vorher so, dass AEW so dicht an WWE dran war. Eher das war unerhört. Und das war ein Zeichen dafür, wie sehr WWE geschwächelt hat. Ne? Hier scheinen einige Leute nämlich auch immer wieder zu vergessen, dass so 2018, 2019, da fand SmackDown vor 3000 Zuschauern in der NBA-Halle statt. Das scheinen die Leute irgendwie ein bisschen zu vergessen, ne? Ein paar Jahre vor Corona. Dass WWE, das ist noch nicht so lange her ist, wo WWE an demselben Punkt war. Ne? Dieser Umschwung kam im Grunde, als Corona vorbei war und die Hallen wieder vollkommen könnten. Da, ne, und dann hat sich das immer bis heute gesteigert und mittlerweile sind die Hallen fast immer voll. Ne? Aber das ist im Grunde am Ende auch eine Kurve. Die geht auf und die geht ab. Ne? Wie lange die aufgeht bei WWE und wie lange die abgeht bei AEW, bleibt abzuwarten. Das kann noch ewig so weitergehen. Das kann sich innerhalb von 2 Jahren ändern und dann gleicht sich das wieder an. Das weiß man im Grunde nicht. Ne? Aber es ist, man ist da immer viel zu schnell, dass man sagt, ja, es ist irgendwie der Untergang der Welt und so weiter. Der Untergang der Welt kann es nicht sein, denn per Zahlen, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, wenn ich mal jetzt CMLL beiseite lasse, die jeden Freitag im Moment die Arena Mexiko ausverkaufen, aber die haben halt auch noch andere Shows. Wenn man jetzt von den Companies ausgeht, die mindestens einmal die Woche, mehrmals die Woche Veranstaltung, ist AEW die klare Nummer 2, was Zuschauerzahlen in den Hallen angeht. Punkt. Und das darfst du halt nicht vergessen. Benny. Ja, was soll ich da noch groß sagen? Jens hat alles gesagt. Ich habe nämlich auch gerade noch mal nachgeschaut, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass WWE auch nicht immer alles ausverkauft hat. Ja, 2019 SmackDown vor 3000 Leuten in der Halle. Wie gesagt, das ist jetzt so lange her. So lange gibt es jetzt AEW, ne? 5 Jahre. Aber auch 2019, ja. Also Genau. so 2018, 2019 hatte WWE richtig zu kämpfen. Da war es dann so, ich glaube, wer war es denn? Irgendjemand, also AEW, glaube war tatsächlich 2019, hatte einen besseren Zuschauerschnitt, wobei deutlich weniger Shows, ne, nur Pay-Per-Views, TV-Shows, als WWE insgesamt. War tatsächlich, hatte AEW einen besseren Zuschauerschnitt als WWE. Da zählt natürlich die Hausshows rein, wo gar niemand hingegangen ist. Hausshows waren dort vor 2000 Zuschauern oder 2500 Zuschauern und links und rechts hat man Shows abgesagt. Ne? Das ist doch nicht alles so furchtbar lang her. Ne? Und natürlich gab es auch da Leute, die den Untergang vom WWE im Grunde herbeigeredet haben. Aber auch davon, das war damals halt auch schon Quatsch. Ne? WWE ist alleine durch die TV-Dienste so sicher, so safe, was das angeht, dass die nie untergehen werden. Es sei denn, naja, solche Sachen wie mit Vince und so weiter. Aber selbst da haben sie sich halt wie rausmanövriert. Ansonsten, sowas sind halt Wellenbewegungen. Und im Moment ist WWE auf dem Höhepunkt. Also du könntest sagen, dass rein finanziell sind die deutlich erfolgreicher als damals mit Steve Austin, auch inflationsbereinigt, ne? Was auch mit den TV-Geldern zu tun hat, ne? Also gibt einen Punkt, dass du sagen könntest, WWE ist auf dem Höhepunkt der Company-Geschichte. Da muss mir jetzt keiner damit ankommen, dass AEW da irgendwie mithalten soll. Das ist eine komplett verquere Denkweise. Ne? Ja. Und das hat nichts mit Schönreden zu tun und nicht damit, dass man sagen könnte, man sollte auf Ursachenforschung gehen, warum es bei AEW bergab geht. Das ist definitiv ein Punkt. Ne? Aber man muss wegkommen von dieser Idee, dass dass AEW irgendwie mit WWE mithalten muss. Das ist nicht der Fall. Na, das ist ja auch der Punkt. Warum ist die WWE gerade an diesem Punkt, wo sie sind? Ich gehe fest davon aus, dass das hauptsächlich oder ein großer Punkt ist, einfach diese Bloodline, diese Bloodline-Geschichte mit Roman Reigns und so weiter, die ihren krönenden Abschluss bei WrestleMania gefunden hat, wo halt wirklich jeder ehemalige Star irgendwie aufgetreten ist, mit The Rock, mit John Cena, mit dem Undertaker. Solche nostalgischen Momente kannst du bei AEW noch gar nicht, die kannst du noch gar nicht machen, weil du eben noch nicht solche Legenden hast, weil es die AEW eben auch erst seit 5 Jahren gibt. Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle. Wie gesagt, das sind viele Faktoren, die da zusammenkommen. Das ist der Abgang von Vince McMahon, die Änderung des Bookings an sich, wie man die Shows bei WWE präsentiert, das ist nicht mehr das gleiche wie mit Vince McMahon. Ne? Das heißt, das wirkt jetzt unter Triple H, eben weil Triple H auch Triple H ist, ne, und nicht Vince McMahon ist und alles ist neu und dann hat man Cody und hat halt The Bloodline und The Rock kommt zurück. Es wirkt, lässt das, das macht halt, wie man immer schon sagt, ne, das Produkt ist dann in irgendeiner Form heiß. Das heißt, es ist das coole Produkt und es ist cool, zu WWE zu gehen, ne, und 2021 war es cool, zu AEW zu gehen, ne. Und das ist halt einfach, und das war überhaupt der Grund, warum stellenweise AEW relativ nah dran war an WWE in einigen Bereichen. Weil es halt einfach, weil WWE furchtbar uncool war und AEW war furchtbar cool. Und jetzt ist WWE wieder cool und es kann halt einfach nicht zwei coole Promotions geben. Ne? Das war ein ganz kurzer Zeitraum in den 90ern während des Monday Night Wars, wo du sagen könntest, da gab es zwei coole Promotions, aber wo WWE mit, wo WCW mit den NWA-Engel im Grunde, auf dem Höhepunkt war. Da ging es WWE richtig schlecht. Die haben da miese gemacht. Die haben Geld verloren. Und dann hat sich das, ne, dann, wie ist es mal wieder bei den Wellenbewegungen, dann geht es bei WWE mit Steve Austin und Co. wieder bergauf und gleichzeitig ging es so 98 schon mit WCW wieder bergab. Und dann ging es genau in die andere Richtung. Ohne zu sagen, das wird genauso. Ich glaube nicht, dass es genauso werden wird. Ne? Aber es gibt nicht zwei heiße Produkte da draußen. Es gibt eigentlich nie zwei heiße Wrestling-Promotions da draußen. Eine ist immer heiß. Und die Tatsache, dass AEW mal das coole Produkt war, was heißer war als WWE, hat dazu geführt, dass sie überhaupt irgendwie nah dran gekommen sind, weil WWE halt gesackt hat. WWE war, und das, man muss ein bisschen dazu sagen, über 20 Jahre hinweg wurde das immer schlechter. Ne, auch da könnte man einen Punkt bringen, dass man sagen könnte, 2019 war mit das katastrophalste Jahr, 2019, 20, 18, was WWE jemals hatte. Das Produkt war einfach nur scheiße, was auch viel an Vince McMahon lag. Ne? Und das hat die Tür überhaupt erst für AEW geöffnet und auch für den Erfolg von AEW dann geöffnet. Ne? Und jetzt ist WWE halt nicht mehr scheiße, sondern auf dem Höhepunkt. Ne? Ist dann natürlich klar, dass diese Frage nach einem anderen Produkt und so nicht mehr unbedingt da ist. Auch nicht für die Hardcore-Fans. Ne? Auch damals, 2020, 2021, war AEW ein Produkt für die Hardcore-Fans. Ja, wenn du jetzt aber alleine schon 6 Stunden WWE die Woche hast oder 5 Stunden, je nachdem, wie du sehen willst, die wenigsten werden jeden Tag einfach Wrestling schauen. Das machen die wenigsten. Und wer am Montag Raw geschaut hat und vielleicht noch Dienstag NXT geschaut hat und plant, Freitag SmackDown zu schauen, wird sich vielleicht nicht noch Mittwoch und Samstag hinschicken und nochmal 2 Stunden Wrestling schauen. Das ist halt einfach nicht der Fall, weil auch Freizeit ist bei den meisten Leuten begrenzt. So, nachdem wir dann jetzt ausführlich über die Zuschauerzahlen und dessen Bedeutung gesprochen haben, würde ich vorschlagen, dass wir dann mal zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und diese ist von Tim. Er hat Folgendes zu sagen. Versuch, Hurra. Servus erstmal. AEW hat in meinen Augen einen verdammt großartigen Aufstieg hingelegt mit verdammt großartigen Verpflichtungen, die von der WWE zu AEW rübergegangen sind. Sei es ein Adam Cole, sei es ein Aaron Copeland, ein Moxley, ein Brian Danielson, FTR. Die Liste ist dann lang. Im Groben und Ganzen hat AEW bewiesen, dass man sich als kleine Liga zwischen den Großen mit einreihen kann, sei es neben WWE und dementsprechend WWE auch Konkurrenz macht. Und was AEW ausmacht, das ist einfach unbeschreiblich. Die Matches, die sie performen, die Art und Weise, wie diese Matches passieren und geschehen. Und das, ich könnte jetzt so 10 Minuten weiterlabern, aber ich habe noch eine Minute, also die Minute der Zeit. Groben und Ganzen, AEW. Riesengroßer Aufstieg, richtig geile Liga, es gibt nichts anderes mehr. Es gibt auch nichts Geileres mehr. So, für Tim hat AEW einen großartigen Aufstieg hingelegt. Im Gegensatz zu dem, was Daniel B. eben gesagt hat, findet Tim die ganze Verpflichtung von AEW ziemlich grandios und er feiert das Produkt als Ganzes. Er geht sogar so weit zu sagen, dass es bei ihm nichts anderes mehr gibt. Benny, gibt es bei dir noch anderes Wrestling neben AEW oder... Kannst du dem da verstehen? Ich kann es nachvollziehen, denn jedes Mal, wenn ich bin nicht so im AEW-Thema drin, ich guck mir die Weeklys nicht an. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Entschuldigung, ich bin gerade mit dem Finger von der Taste gerutscht. Ich gucke mir aber die Pay-Per-Views an und ich bin jedes Mal überrascht und freue mich auf die Pay-Per-Views, obwohl ich die Stories eigentlich nicht dahinter kenne, weil ich immer erwarten kann, dass ich gutes Wrestling sehe. Das gab's eine Zeit lang bei der WWE nicht. Im Moment finde ich, ist es okay, aber das ist ja ein anderes Thema. Dass man sagt, es gibt für mich nur noch AEW, kann ich verstehen. Für mich ist es aber nicht so. Ich gucke mir auch WWE ab und zu mal an. Ich gucke mir auch gerne mal alte Folgen von Lucha Underground an. Oh, da geht mir das Herz auf. Das war so eine schöne Serie. Und Mexiko, AAA gucke ich mir an. Ich gucke mir auch ab und zu mal TNA an. Aber hauptsächlich gucke ich eigentlich WWE und AEW. Jens, wie sieht's da bei dir aus? Du guckst doch bestimmt alles mal querbeet, außer WWE, nehme ich an, oder? WWE habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr geschaut. Das hat aber auch persönliche Gründe, sage ich mal. Also es gibt jetzt nicht für die Notwendigkeit, ich mache jetzt keine Reviews und so weiter und dann gibt es da einfach Gründe. Schade eigentlich. Wo ich, also sagen wir so, man kann immer meckern darüber, das hat halt keine inhaltlichen Gründe, ne? Also deshalb kann ich inhaltlich auch nicht sagen, dass WWE schlecht ist, selbst wenn es schlecht wäre, ich weiß es halt einfach nicht, weil ich es nicht gucke. Ne? Aber was ich höre, ist durchweg positiv, also gehe ich davon aus, dass es gut ist, ne? Dass ich nicht gucke. Das hat halt andere Gründe. Zeit zum Beispiel, ne? Aber auch persönliche Präferenz. Also ich mag immer noch nicht den Kommentatorenstil, wenn ich mal irgendwie ein YouTube-Video gucke und so. Auch die Präsentation. Ich glaube, man hat ja mal so eine Zeit lang bei den Entrances und so, AI-Kram eingespielt hat oder so. Das ist nicht einfach meins. Das ist auch nicht meine Vorstellung unbedingt von Wrestling. Ich weiß, ich bin da jetzt nicht unbedingt in der Mehrheit. Das muss ich aber auch nicht sein. Ne? Also ich schaue mir dann lieber eine Show von New Japan an, wo das einfach ein bisschen sportsorientierter präsentiert ist. Das ist eher meine Art und Weise, wie ich Wrestling verstehe. Deshalb ist der AEW da auch ein bisschen näher dran. WWE ist da nicht meins. Und dann solche Sachen wie Saudi-Arabien-Deal, die ganze Vince-Geschichte etc. pp. Ist jetzt WWE einfach kein Produkt, was ich jetzt mit meiner Zeit und meinem Geld unterstützen müsste. Ist aber ein anderes Thema. Wie gesagt, kann halten, wie er will. Deshalb WWE nicht. AEW... Die Pay-Per-Views eigentlich alle Weeklies nur dann und wann und meistens dann auch nur Highlights. Hat einfach nur Zeitgründe, wenn, dann würde ich sicherlich mehr gucken. Also Dynamite zumindest, das würde ich dann meistens schauen. Ab und zu, ansonsten größtenteils Highlights. Ne? PWG ist im Moment nicht. Highlights von New Japan dann eigentlich noch und viel mehr gucke ich im Moment nicht. Das hat aber größtenteils wirklich zeitliche Gründe. Also das heißt, meine Zeit ist ein bisschen, meine Freizeit, die ich dann noch habe, ist ein bisschen begrenzt und in der begrenzten Zeit gucke ich natürlich das, ne, wofür mein Herz schlägt und was ich gerne gucke. Und da bleibt im Moment jetzt auch nicht so wirklich viel Zeit, da noch irgendwie links und rechts zu gucken. Also TNA, nicht so, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich bin halt der Meinung, die Leute sollen das gucken, was sie gucken wollen. Und es ist gut, dass es Alternativen gibt. Und es ist gut, dass es heutzutage so viele Alternativen gibt. Es gibt für jeden was, ne? Du kannst WXW schauen. Du kannst natürlich CMLL schauen, wobei das, glaube ich, hier nicht so verbreitet ist. Du kannst New Japan schauen, du kannst Noah schauen, du kannst Stardom schauen, TNA, AEW und so weiter. Es gibt so viel, was du schauen kannst und es ist super, dass es so viele Alternativen gibt und auch so viele unterschiedliche Produkte gibt und jeder soll schauen, was er mag. Ne? Ich glaube, das ist am Ende am wichtigsten und ach, wie gesagt, es gibt nichts Besseres, als dass man Auswahl hat und schauen kann, das, was man gerade mag. Und ich verstehe auch ab und zu, dass man sein Lieblingsprodukt verteidigt. Die Ausmaße, die das annimmt, hier dieses WWE gegen AEW und so, das ist mir im Grunde auch zuwider. Ich mag es im Grunde, wenn man eine einigermaßen ordentliche Streitkultur hat und sich auch darüber diskutiert und seinen Lieblingsprodukt verteidigt und sich dann auch ein bisschen neckt oder so. Aber boah, stellenweise ist das halt einfach nur anstrengend. Also auf beiden Seiten. Also das ist man merkt ja auch, dass AEW und WWE eigentlich super koexistieren können. Es gibt halt einfach auch keine Notwendigkeit. Wenn ich mein Produkt gefunden habe, was ich gerne gucke, dann muss ich doch meine Lebenszeit nicht damit verbringen, irgendein anderes Produkt, was auch nur existiert daneben, dann runterzumachen. Das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht ganz genau. Ne? Dann, klar, kann ich Dinge kritisieren, wenn ich beides gucke und Fan von beiden bin, dann steht es mir absolut frei, da zu kritisieren. Ne? Wenn ich im Grunde nur WWE schaue und WWE gefällt mir nicht, dann steht es mir absolut frei, dazu das zu kritisieren. Wenn ich nur AEW schaue, verstehe ich nicht, warum das Einzige, was ich tue, dann im Grunde unter WWE berichte oder auf Twitter unter WWE Sachen schreibe, wie scheiß WWE ist. Und das gilt genauso für andersrum. Andersrum ist es fast sogar noch schlimmer, weil zumindest, aber mittlerweile nimmt sich das nicht viel, aber gefühlt ist es andersrum fast sogar noch schlimmer. Verstehe ich nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ja, unser guter Tim hat sich anscheinend in AEW so sehr verliebt, als dass es da nichts anderes mehr gibt. Und das ist schon gut für ihn. Und ist schön, wenn er da ein Produkt hat, wo er sich so reingesteigert hat, was er so mag. Und wenn das für ihn ausreichend ist, ist das auch vollkommen okay. Das heißt, okay, ich würde sogar sagen, das ist super. Und genauso soll es doch sein. Also normalerweise sollte es allen so gehen. Wenn es nicht allen so geht, und wie gesagt, wenn ich mich eher Gedanken darüber gemacht habe, ob nicht mein Produkt gut ist oder ein anderes Produkt irgendwie schlecht ist, dann läuft was schief. Wenn ich mich so festlegen kann und sagen kann, das ist mein Produkt und das mag ich und das feiere ich, dann ist doch alles prima. Ne? Gibt es doch überhaupt gar nichts dran auszusetzen und genau so sollte es eigentlich auch sein. Definitiv. Das war auch das, was ich damit kommunizieren wollte. Wenn ich mich da vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt habe, dann möchte ich mich an dieser Stelle dafür entschuldigen. Ich würde dann auch ganz gerne zur nächsten Sprachnachricht kommen. Die ist von Daniel Greenow, der an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön von uns bekommt für seine hervorragende Berichterstattung bei der House Show in Oberhausen im Rahmen von Bash in Berlin. Und Daniel hat Folgendes zu sagen. Hi, meine Meinung zur AEW, ganz einfach, ich sehe das sehr besorgniserregend, weil ich habe das Gefühl, dass AEW so mit der Brechstange unbedingt anders sein möchte wie die WWE. Und die Matches werden immer brutaler, da geht es auch um die Gesundheit der Wrestler, sage ich ganz ehrlich. Also das war ja schon zeitweise, dass viele, viele Verletzter waren. So ein Adam Cole und hast du nicht gesehen. Klar, auch Pech. Aber durch die Matcharten, die sie machen, finde ich das schon wirklich, naja, grenzwertig. Und storytechnisch. Storytechnisch ist das ein absolutes Kuddelmuddel in meinen Augen. Am Anfang von AEW war es deutlich besser. Die Stories waren viel besser aufgebaut. Es war viel strukturierter. Jetzt ist es, man guckt es und man kommt gar nicht rein. Man ist eher durcheinander. Man ist verwirrt, wie viele Titel es da gibt und man erkennt einfach keinen roten Faden. Und deswegen finde ich das doch eher sehr besorgniserregend. Vielen Dank. Gerne. Und im Gegensatz zu Jace, den wir eben gehört haben, sieht Daniel die härtere Gangart von AEW eher besorgniserregend in Bezug auf die Gesundheit der Worker. Auch findet er die Storylines seiner Meinung nach nicht mehr so konsequent erzählt, wie es noch zu Anfangszeiten von AEW war. Benny, findest du das auch so oder siehst du das anders? Naja, also ich finde jetzt nicht, dass AEW versucht mit der Brechstange so viel anders zu sein wie die WWE, weil sie ist von Anfang an schon anders gewesen als die WWE. Ich finde eher, dass sich die WWE eher an die AEW rangetastet hat. Und zu dieser härteren Gangart, ja gut, Jon Moxley muss halt irgendwie in jedem Match bluten, das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube doch, dass gerade in Fäden, in denen es ein bisschen härter zur Sache geht und da Blut zu sehen ist, finde ich es eigentlich immer passend. Da gab es eher zwei Sachen, die mir jetzt nicht so gepasst haben. Einmal dieser Mordversuch mit der Plastiktüte Daniel Bryan, Jon Moxley. Und halt dieses verglückte Feuerwerk in diesem Match mit Eddie Kingston. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ja, und wie siehst du die Sache mit Hangman Adam Page und Swerve Strickland beispielsweise? Da ging es ja auch richtig zur Sache. War das dann eher zu viel für dich oder dachtest du, das passt alles ziemlich gut oder war es vielleicht ein bisschen too much? Na, was heißt too much? Es muss halt passen. Und ich hatte bis jetzt noch nie das Problem bei der AEW, dass es mir too much war. Außer bei den Moxley-Matches, die irgendwie nicht so relevant waren und er trotzdem geblutet hat wie eine Sau. Jens, bitteschön, wie siehst du das Ganze? Ja, also erstmal muss man mit dieser kompletten Fehleinschätzung, also sorry, dass ich jetzt so sagen muss, aufhören, dass in irgendeiner Form AEW gefährlicher ist als WWE. Die Verletztenrate, die ist ungefähr gleich und die war bei WWE sogar vor einem Jahr oder so noch deutlich höher. Das ist noch nicht ein ganzes Jahr her. Das heißt, ein höheres Prozentzahl des WWE-Ross, das ist verletzt gewesen als bei AEW. Das hält sich ungefähr die Waage. Und die Verletzungen sind auch nicht schwerer. Man muss da im Grunde mal gucken, wie viele Leute bei WWE einen Kreuzbandriss haben oder eine schwere Schulterverletzung. Und wie viele Leute da lange ausgefallen sind. Das ist einfach eine Missinterpretation und hat auch nichts mit dem Stil zu tun. Das ist jetzt auch nicht direkt ein Vorwurf, ne? Das mag jetzt vieles so klingen, als wenn das ein Vorwurf sei. Das ist nicht unbedingt ein Vorwurf, aber das hat auch was mit dem Verständnis von dem zu tun, was da passiert. Ne? Gewisse Dinge kann man sagen, okay, ob das jetzt geschmacklos ist oder irgendwas, ne, das mit der Tüte war ich jetzt auch kein Fan davon, weil es halt einfach auch ein bisschen ja awkward wirkt, dass da niemand zu Hilfe kommt und es ist ein Mordversuch. Das sowas finde ich ist immer dämlich. Ich finde genauso dämlich, und das gab es schon bei mehreren Promotions, wenn irgendjemand ankommt mit einem Schraubenzieher oder so und dann versucht er den zu erdolchen und dann bleibt das in der Ringe stecken. Soll ich jetzt glauben, da wollte sich jemand umbringen? Das hattest du aber immer schon. Wollen wir uns jetzt mal an die Bray Wyatt-Geschichte erinnern, wo irgendwie Bray Wyatt abgebrannt wurde oder so? Das ist doch im Grunde nichts anderes. Das ist genau dasselbe. Ne? Das ist im Grunde Vorgeben in der Schoß, dass irgendjemand umgebracht wurde. Das war schon immer dumm. Und das wird auch immer dumm bleiben. Jens, Entschuldigung, ich muss gerade reingrätschen, weil ich habe gerade so einen Déjà-vu-Moment. Als ich den ersten Podcast von WI gehört habe, hast du gequittet bei den Wrestling-Podcasts. Es war vor Royal Rumble irgendwas. Und da, ich habe noch diesen Satz im Ohr, Seth Rollins hat versucht, jemanden umzubringen. Oder hat angedroht, jemanden umzubringen. Mhm. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Ja. Also wie gesagt, das war schon immer dumm. Das war damals dumm, das ist heute bei AEW dumm, bin ich auch kein Fan davon. Brauchen wir nicht drüber reden. Andere Dinge, was Verletzungen angeht. Wann verletzen sich Leute? Leute verletzen sich bei Aktionen, wo wir als Zuschauer denken, das ist nichts dabei. Eine der gefährlichsten Aktionen ist der Bumper über das oberste Seil. Da gibt's Matches darauf, die bestehen daraus aus Bumps über das oberste Seil bei Royal Rumble. Das ist mit die gefährlichste Aktion, die du machen kannst. Das ist kein Sprung auf Reißzwecken. Das mit Reißzwecken, das empfinden wir als gefährlich und was unschön ist, weil wir uns reinversetzen können, wie das ist, wenn du mit dem Rücken in Reißzwecken fällst. Denken wir, das ist gefährlich. Ja, das tut weh, das ist aber nicht wirklich gefährlich. Das Bläden, das ist nicht wirklich gefährlich. Das ist dumm, weil du dir halt Namen machst irgendwie. Naja, wobei, wie dumm das ist, wenn du es nicht übertreibst, wenn du jetzt nicht einen machst auf Abdullah oder Butcher, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ist. Aber ja, du verletzt dich selbst, aber das ist im Grunde ein Stilmittel. Ne? Übrigens, Jon Moxley blutet nicht mehr in jedem Match. Das ist auch schon wieder gute 2 Jahre her, wo das mal so ein Ding war. Aber Ja, das ist für uns, ne, da fließt jetzt echtes Blut und die fallen in Reißzwecken und das ist alles nicht so gefährlich. Das ist nicht so schlimm. Ne? Auch in Stachelgradproblemen, das ist nicht so schlimm. Unprotected Shirtshots, naja, das ist eine Diskussion, da können wir drüber reden, aber bei HIV sagen im Grunde alle, auch die Produzenten, dass diese Stühle präpariert sind. Was immer das genau heißt, wie sehr dann immer dieser Impact aufgefangen wird, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, den Punkt gebe ich, unprotected Shirtshots müssen wirklich nicht mehr sein, das gibt's Mittel, das im Grunde auch ein bisschen anders umzusetzen, aber es heißt halt, die Stühle sind präpariert und also muss man das jetzt einfach mal irgendwann hinnehmen, weil man davon ausgehen muss, dass nicht alle dort komplett von allen guten Geistern verlassen sind. Na, muss man davon ausgehen, hat Cody übrigens auch. Das erste Mal, wo so ein unprotected Chairshot kam, wie es jetzt neulich mal mit, ich glaube, war das im Dingsmatch, im Blood and Guts Match, wo mit Mark Briscoe das glaube war und jetzt beim Finish von Adam Page und Swerve Strickland diese Chairshots, diese harten. Das war damals glaube bei Cody Rhodes gegen Shawn Spears, zwei Leute, die jetzt übrigens bei WWE sind, ne, und die booken halt die gehen ihre Matches selbst durch, ne, wo im Grunde so stark eingeschlagen wurde mit dem unprotected Chairshot vermeintlich, mit dem präparierten Stuhl, ne, dass ich glaube ein Teil hat dann was Cody in die Seite aufgerissen oder Spears, weiß ich gar nicht, und die haben geblutet wie Sau, was war halt auch geplant, weil er halt präpariert war, aber dann trotzdem komisch getroffen hat. Das gab's damals auch schon bei Leuten, die jetzt bei WWE sind, ne. Und der einzige Unterschied, warum es das bei WWE nicht ist, ne, ist eben halt, man ist ein kinderfreundliches Produkt. Und da ist immer die Sache, WWE will anders sein als WWE. Ja, natürlich wollen die anders sein als WWE. Das war der Punkt von Anfang an, dass die anders sind. Und das ist gut, dass die anders sind. Das muss jetzt nicht deinen Geschmack treffen. Das sagt überhaupt gar niemand. Ne? Aber das, was dort passiert, ist halt einfach, wenn man sowas möchte, ein erwachseneres Produkt. Es gibt halt Leute, die schauen sich halt gerne sehr, sehr harte Horrorfilme an. Und da spreche ich nicht von, weiß ich nicht, da spreche ich nicht von, ja, von irgendwelchen Halloween-Filmen oder so, sondern Filme, wo halt viel Blut und Gedärme fließen, ne? Das ist halt eine Unterhaltungsform. Das muss ich nicht mögen. Das kann ich total scheiße finden, ne? Aber ich kann es halt auch einfach akzeptieren, dass andere Leute sich das gerne angucken. Genau wie andere sich gerne Liebesfilme angucken oder irgendwas anderes. Aber man muss sich bewusst machen, dass nicht alles so gefährlich ist, wie es aussieht. Zum Beispiel dieser Spot mit der Spritze, Swerve Strickland gegen Adam Page, war ein riesiger Aufschrei. Der ist sowas von ungefährlich. Das ist im Grunde, da ist ihm ja im Grunde jeder Peiltreiber gefährlicher. Hundertprozentig ist jeder Peiltreiber gefährlicher. Auf jeden Fall. Du hast halt nur das Gefühl, es ist halt eklig und du kannst es nachvollziehen irgendwie und deshalb hast du so diese ablehnende Haltung. Aber das ist nicht gefährlich. Es gibt gewisse Spots, würde ich niemals machen. Zum Beispiel, auch eine gute Sache, Willow Nightingale, Chris Statlander mit den Leuchtstoffstellen. Ich habe den Pay-Per-View mit einem Kumpel geguckt, ne? Der hat es jetzt auch nicht so mit Deathmatch Wrestling. Ich habe ja auch früher auch öfters mal Tournament of Death und so geguckt, wenn das im Jahr war. Und dem habe ich auch den Unterschied erklärt. Dich mit dem Leuchtstrom-Ding zu schlagen, das ist an sich nicht das Problem. Es wird zum Problem, wenn du das Gas nicht rauslässt. Und bei AEW ist das Gas nicht drin. Das Gas ist nämlich das, was so staubt. Wenn du dir mal CCW anguckst oder Game Changer Wrestling anguckst und weiß ich gar nicht, wie das dort ist mittlerweile, dann siehst du, wenn die sich damit schlagen, dann hast du so eine riesige Staubwolke, die du nicht unbedingt einatmen sollst. Das ist das Problem. Nicht, dass du dich mit so einer dünnen Glasding schlägst. Dann ist so eine andere Sache, durch Glasscheiben schmeißen. Durch echte Glasscheiben ist auch nicht das Geiste. Ne? Sich von Gerüsten irgendwie auf Stacheldraht zu schmeißen. Auch nicht so geil, weil du es halt nicht unter Kontrolle hast, wirklich. Aber irgendwie einen Bump auf dem Stacheldrahtbett zu nehmen, das tut den Wrestlern sehr weh. Und weil das so sehr weh tut und man das nachvollziehen kann, empfindet man das irgendwie als, ne? Aber es ist nicht sonderlich gefährlich. Gefährlich sind ganz andere Spots, bei denen die sich verlieren und verletzen. Und da muss man sich halt mal angucken, bei welchen Spots die sich verletzen. Und diese Spots siehst du überall. Auch bei WWE. So ein Topi beispielsweise durch das Rope. Ja, oder Suicide Dive. Richtig, oder dann landest du bei irgendeinem Spot mal auf dem Kopf oder so. Aber das passiert bei WWE genauso. Also wenn du diese Spots, wenn du wirklich die gefährlichen Spots rauslassen würdest, hättest du wieder ein bisschen Wrestling wie in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren. Na? Na klar, hast du irgendwie, das ist deutlich spektakulärer, wenn du heutzutage von irgendwelchen Leitern springst, weiß ich was nicht. Aber das gibt's doch bei WWE auch. Seit 20 Jahren gibt's das bei WWE. Erfahren. Wenn sie von Leitern auf Leitern irgendwie springen, und da kann man sich theoretisch auch verletzen, aber wirklich schwere Verletzungen passieren da auch nie. Das sind nicht die Spots, wo sich Wrestler verletzen. Na, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber damals King of the Rings 97, wo Undertaker Mankind vom Käfig runtergeschmissen hat. 98. 98 ist ja auch nicht, ist Mankind auch nicht so viel passiert. Ich glaube, das Schlimmere war dieser Chokeslam, der Ja, irgendwie das auf wäre ihn. ungeplant. Ja, Ja, ja wollte ich gerade genau. sagen, genau. Weil das Dach nachgegeben hat und der hat dann eine Stuhl ins Gesicht bekommen hat. Ja, das Ganz war das genau, Problem. das war das Ja. Gefährlichere Der Antepump als. nicht. Und ganz ehrlich, ich erinnere mal an Shane McMahon vor ein paar Jahren, wo er auf den Kelch auf den Kommentatorentisch gesprungen ist. Ja. Dieser Spot war gefährlicher als so ziemlich jeder einzelne Spot, naja, will ich nicht sagen, aber so ziemlich jeder Spot, den du zumindest dieses Jahr bei AEW gesehen hast. Ganz einfach, weil Shane McMahon ein mehr oder weniger nicht trainierter Wrestler mit paar 50 war. Wo du sagen kannst, naja, gut, wenn das Timing da ein bisschen stimmt, dann nicht stimmt, dann trifft er das dort nicht. Der Spot war halt dumm und selbst da habe ich den Aufschrei nicht so groß erlebt wie bei irgendwelchen Pillepalle-Spots bei AEW. Ne? Wie gesagt, Blut im Wrestling ist nicht das Problem. Das ist unschön und man ist es nicht mehr gewohnt, dass die Leute bläden und so weiter. Aber das ist wirklich nicht das Problem. Man kann es, wie gesagt, es ist absolut okay, das nicht zu mögen. Das ist wieder eine ganz andere Frage zu sagen, okay, ich mag sowas nicht und mit Spritzen und Stacheldraht und Reißzwecken, ich mag sowas nicht. Das ist absolut okay, das nicht zu mögen. Ne? Aber diese Meinung, diese ich da drückt, dass das jetzt sonderlich gefährlich ist oder so, nein. Und auch mehr Verletzte gibt es bei AEW nicht. Das ist einfach ein Nein. Das ist ein Trugschluss, den man, ist ja eine menschliche Natur, das gibt es ja immer wieder, wenn man sieht das, man sieht diese Spots, die irgendwie unangenehm wirken, die gefährlich wirken und denkt dann, es gibt viele Verletzte, da gibt es einen Zusammenhang. Rein faktisch gesehen, die verletzen sich nicht bei diesen Spots, zumindest nicht ernsthaft. Natürlich ist irgendwie, wenn ich mir einen Reißzwecken falle oder mir eine Platzwunde zuschicken, ist es auch eine Verletzung. Aber es ist jetzt nicht das Problem, die können morgen wieder in den Ring steigen. Aber die Verletzungen, wo die Leute lange ausfallen, passieren nicht bei diesen Spots und die passieren bei anderen Spots und das passiert bei WWE genauso, vor allen Dingen eben gerne halt mal im Training. Wie gesagt, guckt euch an, wie viele Leute mit Kreuzbandriss und mit Schulterverletzungen bei WWE ausfallen. Da stand zum Beispiel schon lange Zeit, seit Jahren schon das Training bei WWE im Performance Center in der Kritik, weil so viele Leute immer mit derselben Schulterverletzung ausgefallen sind, was an dem Krafttraining bei WWE liegt, ne? Adam Cole bricht sich den Knöchel, wo er beim Run-In von der Stage springt. Das sind halt, naja, wie sagt man so schön, Freak-Accidents. Das ist scheiße, dass das passiert, das passiert aber eben. Ja, hatten wir das nicht auch bei der WrestleMania, wo Shane McMahon reingekommen ist und sich irgendwie einen Knöchel verstaucht hat, weil er irgendwie ein Match Naja. machen wollte und dann hat Snoop Doggy Dogg hat es dann irgendwie Ja, gerichtet? genau, ja. Irgendwas sowas war, ja. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Genau. Okay, was sagt ihr denn zu dem zweiten Teil seiner Sprachnachricht, wo er erwähnt, dass er findet, dass die Storylines keinen roten Faden mehr haben oder nicht mehr so konsequent erzählt werden, wie das noch zu Anfangszeiten war? Was sagt ihr dazu? Ich finde, er hat einen ganz interessanten Punkt gebracht. Er hat gesagt, du kannst einschalten und findest dich überhaupt gar nicht zurecht. Gebe ich ihm recht. Aber solche TV-Shows sind halt auch nicht dazu da, dass du da einschaltest und dich sofort zurechtfindest. Also, ich für meinen Teil finde es gut, wenn du eine Show guckst und wenn du die regelmäßig guckst, wirst du dafür belohnt. Ne? Dass im Grunde weiß, aha, da ist vor ein paar Wochen das und das passiert. Ne? Und meistens sind es halt auch Kleinigkeiten. Auch das, die Storylines mögen ein bisschen anders sein als bei WWE. Ne? Vielleicht nicht so stringent, ne? Und nicht so klar erzählt, in klar strukturiert, aber die Storylines sind da. Bei AEW, wenn du genau hinguckst, ist eher das Problem, es gibt viel zu viele Storylines. Das sind viel zu viele Storylines und einer fehlt immer mit fünf anderen, dass du da den Überblick ein bisschen verlierst und dass das zum Problem wird, wenn du mal eine Woche nicht schaust. Das ist das viel größere Problem. Die Storylines sind da. Ob man das jetzt mehr mag als bei WWE, das sei mal dahingestellt und wir brauchen auch nicht drüber reden, auch bei AEW. Oder bei WWE ist es ein Problem, dass man irgendwie so spontan gewisse Dinge bookt, wo jetzt nicht so die große Storyline ist. Das gibt es aber bei WWE auch. Mit dem Unterschied ist es, bei WWE sind es halt größere Matches, ne? Wo du denkst, okay, das ist jetzt eigentlich irgendwie ein Pay-Per-View-Match und bei WWE ist es halt irgendwie einfach irgendein Match von irgendwelchen Star 1 gegen irgendeinen Mid-Kader. Das hat genauso keinen Aufbau, ne? Bei AEW sind die Matches größer und vielleicht ist es halt, wenn du nur immer ein bisschen reinguckst oder die Berichte liest, erschließen sich dir die Storylines nicht so. Na, das ist schon richtig. Aber am Ende des Tages, wenn du das jede Woche guckst und aufmerksam guckst, dann hast du diese Storylines. Und ich für meinen Teil, ne, möchte nicht unbedingt ein Produkt, wo jeder jederzeit einschalten kann und da sofort reinkommt. Ich verstehe, dass das besser ist, um neue Fans zu gewinnen. Vielleicht wäre das auch schlauer. Das ist aber am Ende des Tages ein Produkt, was nicht so sonderlich aufregend für mich wirkt. Und das macht ja bei anderen Serien auch keiner. Ich steig doch nicht mittendrin bei, welche Serie ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, House of the Dragon, steige ich doch nicht bei Staffel 2, Folge 3 ein und will sofort wissen, um was es geht. Was ist denn das für eine Herangehensweise? Also ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also Jens, wenn ich How I Met Your Mother anmache, kann ich bei jeder Staffel einsteigen. Ja, aber How I Met Your Mother hat jede Woche eine neue Geschichte. So sieht's aus. Das ist überhaupt gar nicht das gleiche Konzept. Wenn wir das machen, das wird der AEW sogar vorgeworfen, dass es wenig eine Woche für Woche Booking ist und so weiter und so fort. Ja, das ist ja dann, was denn jetzt? Möchtet ihr sowas haben wie How I Met Your Mother oder möchtet ihr etwas haben, wo über längeren Zeitraum was erzählt wird? Also ich möchte nichts haben, was wie House of the Dragon ist. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich saß hier die ganze Zeit und habe genickt, weil Jens genau das gesagt hat, was ich auch gedacht habe. Ja. Wenn du bei AEW einschaltest und nicht weißt, wovon die sprechen, dann hast du anscheinend AEW schon lange nicht mehr verfolgt. Du hast bei der WWE zum Beispiel so drei Hauptstorylines. Das war, was ist das im Moment? Ich glaube hier Roman Reigns, Cody Rhodes gegen die neue Bloodline. Du hast den Judgment Day und du hast McIntyre gegen Punk. Da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Wenn du das jetzt mal durchdenkst, das mit Roman Reigns, der war jetzt monatelang nicht mehr in den Shows. Hast du nach WrestleMania angefangen, Wrestling zu schauen? Hättest du noch keine Ahnung, warum das jetzt so eine große Sache ist, dass Cody Rhodes mit Roman Reigns teamt? Na klar, wirst du mal ein paar Videopackages gehabt haben und die haben es mal in den Storylines erwähnt, aber das ist doch genau dasselbe. Ja, natürlich, da gehe ich ja vollkommen. Was? Aber du hast halt nur diese drei Hauptstorylines. Der Rest ist ja gequälte Scheiße bei WWE, wenn es danach geht. Du hast deine random Matches, du hast dann mal irgendwie eine Match-Streak mit Andrade und Trick Williams oder wie der heißt im Moment, die ganz geil sind, die Matches, aber du hast halt diese drei Hauptstorylines, an denen kannst du dich festkrallen. Und ich glaube, der Fragensteller meint halt, ja, das gibt's halt bei der AEW nicht, diese eine Hauptstoryline, die sich wie ein roter Faden durch alle Shows zieht. Naja, schon. Naja, durch alle Shows, naja, gut, kannst du sagen, naja, es ist ja eigentlich schon ein Flaw, wenn sich eine Show bei Raw und SmackDown durch die Shows schießt, weil eigentlich hat man getrennte Roster. Ja, also eigentlich sollte das ja auch schon nicht sein. Und ansonsten kann ich dir da ein paar Storylines nennen, die im Grunde seit Jahren laufen. Die kann ich dir auch nennen, Jens. Ja. Also, aber das ist halt eine Sache, Du wirst normalerweise belohnt, wenn du regelmäßig guckst und das oder das aufmerksam verfolgst, dann wirst du belohnt. Wenn du das nicht regelmäßig guckst, den Punkt gebe ich dir, ist es schwer reinzukommen und da wirkt das alles verwirrend und dann ist das auch nicht so befriedigend. Aber zum Beispiel diese ganze Sache jetzt mit Moxley und Bryan Danielson, man bezieht sich jetzt zum Beispiel auf die Geschichte mit William Regal. Das läuft also schon seit Jahren. Das ist nicht neu. Du hattest Unterbrechung, ne? Aber im Grunde, das ist ja ein bisschen drauf an, wie du diese Storylines erzählst. Und WWE macht das doch genau dasselbe. Bei WWE denkst du vor den Pay-Per-Views, wenn die sich ihre Videos dann einspielen in der Pre-Show oder vor den Matches ja jetzt gerne auch noch, hast du so ein 5-Minuten-Video-Package, wo die alles erzählen. Da denkst du, das ist die geilste Story deiner Welt. Ja, das sind aber meistens Sachen, wo aus Monaten irgendwie was zusammengeschnitten, ne? Wo du viele Lücken auch drin hattest und viele Hänger drin hattest. Und, aber als Video-Package ist das total super. Das kannst du bei WWE genauso machen. Das ist WWE super. Video-Packages und schneiden und sowas bringen, da sind die top. Voll, ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, dann kommen wir auch zur letzten Sprachnachricht des Abends und die ist von unserem Bounster aus dem Board und der hat Folgendes zu sagen. Moin, mein Bester. Also was mich an dieser ganzen Diskussion eigentlich am meisten nervt, sind diese ganzen Trolle, wo du jede Woche liest, AEW steht vorm Untergang und in jedem Finanzbericht und allem ist ganz klar dargelegt, dass das Unternehmen sehr wohl profitabel ist und in jedem zweiten Post ist zu lesen, wenn Papa Khan Tony dann kein Geld mehr gibt, warum sollte er? AEW ist profitabel. Natürlich könnte es an manchen Stellen um einiges profitabler sein, aber jetzt mal ehrlich, sollen wir uns als Wrestling-Fans darüber aufregen, dass Tony Khan zu viel Geld ausgibt, um uns eine geile Show zu bieten? Und das ist jetzt die Kritik. Ehrlich, dass TK zu viel Geld oder ausgibt oder zu wenig einnimmt? Also, das verstehe ich nicht. Das versteht unser guter Bautzer nicht. Jens, verstehst du es? Ja, nee, hat er schon absolut recht. Also zum einen ist es so, natürlich ist es ein Punkt, dass du sagen könntest, ja, eine Company gibt viel Geld aus und das geht nicht ewig so, aber bei Toni Kahn kann das ewig gehen. Weil da ist ein bisschen mehr Geld da. Es besteht ja auch immer, auch da ein bisschen so eine Schieflage. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal auch da ist, dass ne, dass sich so Gerüchte oder so Meinungen irgendwie in der Welt verbreiten, ne? Und umso öfter man die wiederholt, umso wahrer wird das irgendwie. Aber natürlich, Toni Kahn ist ein Milliardärssohn, aber Toni Kahn hat vorher schon eine Millionenfirma gehabt. Die machen die Statistiken für viele NFL-Teams. Und damit hat er Millionen umgesetzt. Er hatte also auch so schon Kohle. Und natürlich hat er für AEW tatsächlich sich als Investor seinen Vater reingeholt, ne, und da auch viel Geld ausgegeben. Aber auch da, die Company muss keinen Gewinn machen. Das ist ein Hobby von dem. So wie das von einem Fußballpräsidenten bei irgendeinem Fußball-Landesligisten vielleicht ein Hobby ist, seinen Fußballverein zu unterstützen und dort Geld reinzustecken. Das ist kein klassischer Investor. Der muss damit kein Geld machen. Das ist sein Hobby. Und wenn der jedes Jahr 50 Millionen damit verliert, dann ist das immer noch sein Hobby. Da können wir jetzt über Dekadenz reden und über, Milliardäre haben zu viel Geld und geben ihren Geld für Quatsch aus. Naja, aber er sorgt halt auch für viele Arbeitsplätze. Also das kann man jetzt vielleicht nicht behaupten, wenn ich mir 5 Ferraris irgendwo reinstelle. Na gut, da kannst du auch sagen, da kann Ferrari Leute einstellen oder so. Aber ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Ja. Das heißt, der muss keinen Gewinn machen. Das ist sein gutes Recht, ist sein scheiß Hobby. Muss er nicht. Na? Und der nächste Punkt ist, naja, wie gesagt, mit dem neuen TV-Deal zeichnet sich ab, dass AEW dann ab 2025 die Company ist, die abgesehen von WWE das meiste Geld aller Zeiten an Gewinn macht. Nicht einnimmt, an Gewinn macht. Also am Ende des Jahres, wenn alle Ausgaben raus sind, ne, gibt es abseits von WWE keine Company, die pro Jahr mehr Geld verdient hat als AEW. Für was diskutieren wir da jetzt hier genau noch? Ne? Das heißt, die Investition, die man da miese gemacht hat, die wird man dann über die Laufe des nächsten TV-Deals wahrscheinlich auch locker wieder reinhaben. Ne? Also das Geld, was er ja ursprünglich mal investiert hat, was er nicht unbedingt wieder einnehmen müsste, ne, hat er dann wieder eingenommen und das Ding schreibt schwarze Zahlen. Aber wenn er jetzt das Geld nimmt und den Leuten, den Wrestlern noch mehr Geld in den Rachen wirft oder noch mehr Leute verpflichtet oder noch mehr Leute in den Shows für die Büros verpflichtet, für noch mehr Arbeitsplätze schafft, so what? Das ist seine Kohle. Und zumindest macht er mit seiner Kohle dann nichts komplett Unnützes. Er geht irgendwo hin und frisst irgendeinen Steak mit Goldbelag. Das ist wesentlich sinnloser. Da gibt's, weiß ich nicht, heutzutage gibt's da genug Streamer, die ihr Geld in irgendwelche Slotmaschinen stecken oder irgendwas anderes und Leute gucken dabei zu. Das ist größere Geldverschwendung, als was der hier macht, auch wenn es um andere Summen geht. Aber, also, verstehe ich halt. Also, AEW hat ja im Jahr 2023 schon schwarze Zahlen geschrieben und irgendwie einen Umsatz zwischen 170 und 175 Millionen US-Dollar gemacht. Also man geht schon davon aus, dass die jetzt schon schwarze Zahlen schreiben. Ich weiß nicht, wie es jetzt dieses Jahr war, aber ja, das 2023 haben sie ja schon schwarze Zahlen geschrieben und 2022 hätten sie auch schwarze Zahlen geschrieben. Wenn sie nicht die komplette Entwicklung direkt mit reingerechnet hätten von dem Videospiel, was sie rausgebracht haben. Genau, das ist wie so oft heute in der heutigen Zeit, es wird sich irgendein Punkt rausgesucht und der wird dann rausgestrichen, ohne alle Fakten zu beachten. Das trifft man heutzutage überall, bei jedem Thema. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, dass jeder überall mitreden will, ohne sich richtig zu informieren. Und sorry, dass ich jetzt hier sagen muss, das soll auch nicht so falsch klingen, in dem Thema bin ich eben halt leider informiert. Na, das ist nun mal mehr oder weniger auch mal irgendwie mein Job. Deswegen bist genau. Du ja auch hier in dem Podcast dabei. Das ist der Punkt. Ja, man hat 2022 rote Zahlen geschrieben, weil man das Spiel, na, und die Firma, die das Spiel produziert hat, in diesem Jahr abgerechnet hat. Die Einnahmen aber, die hat man erst ein Jahr später, 2023, bekommen. Auch wenn das Spiel ziemlich gefloppt ist und man damit miese gemacht hat, na, kannst du nicht sagen, AEW hat in diesen Jahren die 30 Millionen miese gemacht. Ja, irgendwie auf dem Papier schon. Ne? In Realität ist das aber komplexer. Die Themen sind immer nicht so einfach. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Man muss schon ein bisschen genauer hingucken. Ich glaube, auch dieses Jahr wird man nicht plus machen. Das hat aber was damit zu tun, dass die Gehälter deutlich gestiegen sind. Ne? Dass man viele Leute verpflichtet hat und denen auch viel Geld bezahlt, wenn man sie verlängert hat. Ne? Ist ja auch logisch. Du gibst halt mehr Geld aus. Aber ne, es ist halt nicht notwendig für die, Gewinn zu machen. Und natürlich auch weniger Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Aber wir sind immer halt noch im Bereich, dass diese Company, weiß ich gar nicht, letztes Jahr war es um die 200 Millionen, was man eingenommen hat. Mal als Vergleich, das beste Jahr von New Japan, da hatten die einen Umsatz im Jahr von 54 Millionen. Das heißt, AEW hat letztes Jahr, wo man fast das Vierfache eingenommen wie New Japan. Und New Japan war zu dem Zeitpunkt im Grunde die zweiterfolgreichste Firma der Welt. TNA hat über 23 Jahre, wie lange es die gibt, nie schwarze Zahlen geschrieben. Nie. Nie. Zu keinem Zeitpunkt. Ja, in keinem Jahr, dass du sie rauspickst, haben die schwarze Zahlen geschrieben. Das war also, ja schon zu Beginn ein Todesurteil eigentlich. TNA. Ja, und heutzutage ist es so, na gut, da kannst du diskutieren. Die gehören jetzt halt Enfin. Und Enfin hat den im Fernsehen dann gekauft und hat dadurch Content und damit Geld eingenommen. Da kannst du jetzt diskutieren und dir das angucken. Auch da musst du es wieder betrachten und kann sagen, na ja, irgendwie schreibt TNA vielleicht jetzt irgendwie schwarze Zahlen, weil ja eigentlich, ne. Aber realistisch gesehen, das, was man ausgibt und das, was man wirklich einnimmt, ne, für eine Company, die nicht gerade dem Fernsehsender gehört, wie ROH damals oder jetzt in dem Fall eben halt TNA, wo das nochmal eine andere Situation ist, zeigt mir eine Company, die finanziell erfolgreicher war. Da gibt's nicht viele. ECW war es nie. Wird bei ECW irgendwie heutzutage noch drüber diskutiert, was für ein schlechter Geschäftsmann Paul Heyman war, der seine eigenen Wrestler nicht bezahlen konnte? Na, zumindest das kannst du der Tony Khan nicht vorwerfen. Oder Jim Cornette. Jim Cornette hatte in seinem Leben niemals, zu keinem Zeitpunkt in dieser Welt, eine profitable Wrestling-Promotion. Sein Smoky Mountain Wrestling, da war er vor 500, 600 Zuschauern, manchmal vor 2000 und irgendwann wollte in den 90ern schon niemand mehr sehen. Und heutzutage will der irgendjemanden erzählen, wie jemand wie Tony Khan seine Wrestling-Promotion führt. Also ich glaube, Tony Khan nimmt ein bisschen mehr Geld ein. Der gibt zwar auch mehr Geld aus dafür, den Punkt gibt's dir, ne? Aber wenn er jetzt halt wirklich diesen TV-Titel bekommen sollte, ne, dann hat er alles richtig gemacht. Eric Bischoff hat zwei Companies in den Sand gesetzt. Bei TNA konnte er vielleicht ein bisschen weniger dafür als bei WCW, aber er war trotzdem einer mit der Entscheidungsträger. Gut, TNA gibt's noch, aber es ist nicht mehr das TNA von, na, 2007 bis 2014, sage ich mal. Das ist nicht mehr dasselbe. In keiner Art und Weise. TNA ist ein bisschen eine größere Indie-Promotion, wenn du so möchtest. Das, was Ring of Honor war vielleicht in den Jahren, weiß ich nicht, in den Jahren 10 bis 19 war, ist das, was TNA heute ist. Ne, da gibt's sehr viele Parallelen. Aber solche Leute wollen dann irgendjemand erzählen, wie Tony Khan sein Business zu führen hat. Da mag nicht alles perfekt sein, aber man sollte vielleicht auch nicht glauben, dass das ein kompletter Vollidiot ist. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich halte es immer ein bisschen schwierig, dass man Leuten, die offensichtlich in der Geschäftswelt schon Erfolg hatten und die hier eine Firma aufgebaut haben, aus dem Nichts in dem Sinne und die wirklich davor stehen, daraus eine sehr profitable Firma zu machen, denen zu unterstellen, dass man das besser weiß. Das ist halt heutzutage, zu fast jedem Thema kannst du den Leuten mit dem Dunning-Kruger-Effekt kommen. Das ist halt wirklich so. Die Leute, oder viele Leute, und das geht jetzt nicht an denjenigen, der die Frage gestellt hat, ne? Das ist ja so ein allgemeiner Rant, jetzt nicht falsch verstehen, sollten auch mal ein bisschen sehen, dass sie vielleicht von gewissen Dingen nicht unbedingt so viele Ahnung haben, wie andere Leute, die sich damit tagtäglich im Grunde umsetzen müssen, die da mittendrin sind. Ich erzähle doch auch keinem Fleischer, wie er eine Kuh auseinandernehmen muss. Also, oder ein Bauer, wie er sein Feld zu bestellen hat. Wie kommt man auf die Idee, dass man das besser weiß? Oder ein Herzchirurgen, wie er ein Herz zu transplantieren hat? Wie kommt man denn darauf, alles besser wissen zu wollen? Obwohl man in gewissen Bereichen überhaupt gar keine... Kritik ist immer okay. Kritik kann man sagen. Und man kann auch sagen, ja, Tony Khan kann das nur machen, weil er so viel Geld hat von seinem Vater. Ja, no shit, ist so. Ja, und wo ist jetzt genau das Problem? Ne? Da geben andere Leute ihr Geld für wesentlich sinnlosere Sachen aus. Hier haben viele Leute, weltweit Millionen Leute Spaß dran. Ja, dann verklag mich, aber ich habe da jetzt nicht so das Problem damit. Ne? Da gibt es ganz andere Sachen, wo ich viel größere Probleme damit habe. Ne? Ich habe, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, in welche Richtung es geht. Ich habe es vorher schon angesprochen mit Sachen, mit WWE und ihren Saudi-Arabien-Deal. Gilt für viele Fußballvereine, ne? Gilt für die FIFA, gilt für die UEFA, wo während der Europameisterschaft alle 5 Minuten mit Katar-Werbung zugedröhnt wirst. Ne? Ja, da gibt's ganz andere Sachen, die mit Geld zu tun haben, die ein wesentlich größeres Problem ist als fucking Tony Khan, der das Geld von seinem Vater ausgibt, um eine Wrestling-Promotion zu starten, weil es sein Hobby ist und damit irgendwie Millionen Leute weltweit irgendwie glücklich macht oder zufrieden macht oder dem irgendeine Unterhaltung bietet. Also, manchmal sollte man halt so gewisse Dinge auch mal überdenken. Benny, möchtest du denn noch was hinzufügen? Ich habe da nichts mehr zuzufügen, weil es war alles richtig und ich kann da nicht widersprechen. Weil, ja, was soll ich dazu sagen? Der will die Kohle raushauen für die Fans, also soll er bitte die Kohle raushauen für die Fans und Zuschauer. Solange wir alle Spaß dran haben, ist das doch auf jeden Fall eine super Sache. Meine Damen und Herren, das war sie also, die erste Ausgabe unseres Wrestling-Quartett-Formats. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar auf unserer Startseite im Board auf Facebook oder auf Instagram da. Wir hoffen, dass wir dieses Format im 2-Wochen-Rhythmus bringen können. Und wenn ihr auch gerne mal dabei sein möchtet, nehmt einfach an unseren Umfragen in den WhatsApp-Gruppen teil. Das Thema, über welches letztendlich diskutiert wird, bestimmt dann ihr. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei meinen beiden Kollegen Benny und Jens bedanken und möchte ihnen das Schlusswort geben. Ich will nicht immer als Letztes, deshalb dränge ich mich jetzt dazwischen. Ja, nee, hat Spaß gemacht, über Wrestling zu reden. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und in diesem Sinne, ja, freuen wir uns auf eine Fortsetzung und auf die nächsten Fragen. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich auch WWE ein bisschen, nehme ich mal an, ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und ja, ne, in dem Sinne, schönen Tag, Abend, was auch immer. Ja, was soll ich noch groß sagen? Jens, dir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das muss man ja auch mal honorieren, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Sprachnachrichten an Rodek, wenn das Thema offen ist. Wenn ihr Bock habt, da irgendwie auch was mit beizutragen. Und ja, schauen wir mal, ne? Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschö.